Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Huxler, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit meiner wunderbaren Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Ja, und wie die Zahl ja schon vermuten lässt, steht ein großes Ereignis in der nächsten Woche voran. Die 50. Folge von Huxler. Meine Güte. Und wir können euch versprechen, dass wir da auch nochmal einen besonderen Event haben werden. Und das eine ganz besondere Sendung für euch werden wird, die hoffentlich sehr, sehr interessant wird. Wir glauben das auf alle Fälle. Und ansonsten an Neuheiten zum Jubiläum kann ich sagen, dass sicherlich zur 50. Folge unsere neue Website definitiv am Start ist. Es haben schon einige Leute reinschauen können, die die Seite auch grundsätzlich positiv bewertet haben. Und was heute schon freigeschaltet sein wird, das wird in den Specials-Bereich kommen und ins Forum auch verlinkt werden, ist die Huxler Special Edition DVD. Da ist es jetzt also endgültig fertig. Wir haben ein Image hochladen können auf eine Microsoft SkyDrive-Seite. Da gibt's den Link dann für und dann könnt ihr euch die runterladen. Sind 1,6 Gigabyte insgesamt. Ich muss das leider in 100 MB Stücke stückeln, aber die könnt ihr euch dann eben runterladen und dann habt ihr eine ISO-Datei und könnt euch eure eigene Special Edition brennen. Huxler Year One. Genau, bedeutungsschwangerer Titel. Wer eine handsignierte DVD von uns haben möchte, das geht auch. Und zwar kann man die aber nicht kaufen, sondern wir haben das ja schon mal angesprochen. Also wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann uns entweder über Flatter oder über PayPal ja auch Spenden zukommen lassen. Und jede Spende größer gleich 5 Euro wird dann ja mit einer handsignierten Special Edition DVD bedanken wir uns dann dafür für diese Spende und ja, ihr unterstützt damit unseren technischen Ausbau und wenn wir unterwegs sind, dann haben wir eben so ein bisschen was in der Hinterhand und einige haben das schon getan, dafür bedanken wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz außerordentlich. Genau. Wir haben auch gestern das Päckchen mit dem Buch bekommen, ja, was uns vermacht worden ist, aus dem wahrscheinlich dann auch wieder eine Folge entstehen dürfte und könnte wahrscheinlich demnächst. Vielen Dank dafür. Also die Unterstützung ist oder wird nicht gestoppt und da sind wir sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar drüber. Und ja, nach diesen einleitenden Worten kommen wir erstmal zunächst zu einer Story der Woche, die schon relativ spooky makaber ist und makaber ist. Und das Thema der Woche ist es dann in jedem Fall auch nochmal, ne? Irgendwie kommt das öfter mal vor, kann das sein? Makabre Themen ziehen halt doch irgendwie an. Genau, also dann machen wir jetzt erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Die makabere Story in der Woche beginnt diesmal mit der Reise eines jungen Pärchens. Die sind mit dem Auto unterwegs und bekommen dann abends noch glücklicherweise ein Zimmer in einem Motel. Als sie das Zimmer beziehen, fällt ihnen relativ schnell ein ganz, ganz unangenehmer Geruch auf. Und auf der Suche nach der Quelle fangen sie an, das Zimmer zu durchsuchen, können aber nichts feststellen. Der Geruch allerdings ist so störend, dass sie irgendwann jemanden vom Hotel benachrichtigen und die nehmen das Zimmer dann nochmal so richtig auseinander und entdecken dabei im Bettkasten quasi unter Matratze und Lattenrost die Leiche eines jungen Mädchens. Und schon ist die Quelle des Geruchs gefunden. Na, das ist doch mal ein schöner Urlaub. Ich sage dir, da erholt man sich. Ob die Geschichte stimmt, klären wir am Ende auf, aber man könnte sich natürlich jetzt mit der Frage beschäftigen. Genau, wer hat diese junge Frau umgebracht? Und hat sie ihren Mörder gesehen? Mhm. Und darüber hinaus dann die Frage, kann man unter Umständen das sichtbar machen, was ein Toter gesehen hat als letztes Bild oder als letztes Gesicht? Genau, und wenn das der Mörder war, dann könnte man ihn natürlich überführen auf die Weise. Genau, und genau darum geht's heute in unserem Thema der Woche. Thema der Woche. Woran hast du gedacht? Jules Verne. Der Autor von 20.000 Meilen unter dem Meer? Ja. Allerdings habe ich mich auf sein weniger bekanntes Meisterwerk, die Gebrüder Kipp, bezogen. In dem Buch postuliert er, dass das Letzte, was ein Mensch im Leben sieht, das heißt also im Augenblick seines Todes, für alle Ewigkeiten in die Netzhaut seines Auges eingebrannt ist. Das ist ja auch reine Fiktion. Und das ist ein winziger, aber entscheidender Unterschied. Mein Junge, wann ist dir deine Fantasie verloren gegangen? Na gut, du willst spielen? Dann spielen wir. Wenn wir sehen wollten, was sie gesehen hat, selbst rein theoretisch, dann müssten wir die elektrischen Impulse rekonstruieren, die auf ihren Sehnerv getroffen sind, aber das können wir nicht. Ha! Wir haben Glück. Dieser Frau wurde ein Muskelrelaxans injiziert. Und das hat im Augenblick ihres Todes ihre Nervenbahnen eingefroren. Also auch die allerletzten Bilder, die sie gesehen hat. Na schön. Angenommen, wir würden dieses Gespräch wirklich führen. Brauchen wir doch noch, naja, ich weiß nicht, irgendwas zur Übertragung dessen, was sie gesehen hat. Zur Übertragung des letzten Bildes von ihren Augen auf einen Monitor. Einen Computerbildschirm. Ja, was ihr da gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus der Serie Fringe, Grenzfälle des FBIs, ist da der deutsche Untertitel dieser Serie. Und ja, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wovon reden die? Ist das einfach ein reales Ding? Und da wir können steckt sagen, da überhaupt nur Kernwahrheit drin, genau. Und wir können sagen, da steckt ein Funken Wahrheit drin in diesem Gespräch, und zwar ist das große Schlagwort Orthographie. Mhm, ne? Genau. Also was da bei Fringe ziemlich ja Hollywood-mäßig aufbereitet ist, ist tatsächlich zurückzuführen auf Experimente, die im Prinzip schon im 17. Jahrhundert begonnen haben. Ein Jesuit namens Christopher Schiener hat dann nämlich schon bei einem toten Frosch etwas entdeckt, was wie ein Orthogramm aussah. Er hat ein Bild auf der Netzhaut dieses Froschauges gesehen und hat das so interpretiert, dass das wohl das letzte Bild gewesen sein muss, was dieser Frosch vor seinem Tod gesehen hat. Und da war dann mehr oder weniger eine Idee geboren, kann man fast sagen. Und das Ganze wurde dann weitergeführt im 19. Jahrhundert. Und ein Zufall kam dann dieser Forschung mehr oder weniger zu Hilfe. 1876 wurde nämlich von Franz Boll das Rhodopsin entdeckt. Genau, und Rhodopsin ist ein ganz interessanter Stoff. Das ist also ein Stoff, der auch Seepurpur genannt wird und ist eines der Seepigmente auf der Netzhaut, also auf der Retina im menschlichen Auge oder überhaupt von Wirbeltieren. Und im menschlichen Auge ist das Rhodopsin in den Stäbchen und ist für das Hell- und Dunkelsehen verantwortlich. Also könnte man theoretisch mit diesem Rhodopsin das so interpretieren, dass das Rhodopsin wie ein Negativ bei einem Film funktioniert. Und genauso ist es nämlich. Fällt Licht auf die Netzhaut, dann ist es so, dass das Rhodopsin binnen weniger Millisekunden an den Stellen zerfällt, die vom Licht getroffen werden. Und die Empfindlichkeit der Stäbchen wird stark verringert. Und wenn es dann wieder dunkel ist, dann wird das Rhodopsin regeneriert, was allerdings bis zu 15 Minuten im Zellstoffwechsel dauern kann. Und dann hat man wieder die maximale Empfindlichkeit. Ein guter Beleg dafür, wie das funktioniert ist, wenn man, wenn es dunkel ist und man macht Licht an, zerfällt spontan ganz viel Rhodopsin und man kann kaum noch andere kleine Lichtreize außerhalb der großen Deckenlampe wahrnehmen. Und man sieht halt relativ schlecht, wenn das Licht schnell angemacht wird. Eine weitere Besonderheit von Rhodopsin ist die Tatsache, dass es rotes Licht kaum absorbiert. Also da, wenn man also rotes Licht mit der gleichen Intensität hat, zerfällt es viel langsamer als bei anderen Farben. Und deswegen ist es eben so, wenn man mit rotem Licht geblendet wird, also spontan rotes Licht angemacht wird, dann ist man gar nicht so stark geblendet wie bei den anderen Farben. Und das wird auch genutzt, unter anderem im Flugzeugcockpits ist das so. Da sind die Lampen in der Regel mit einem Rotton, damit die Karten, wenn sie dann mal was ablesen müssen oder Checklisten, gut lesen können. Aber nach draußen hin, wenn sie dann wieder aus dem Fenster gucken, nicht so stark beeinträchtigt sind und auch da geringere Lichtquellen wahrnehmen können. Okay. Und ja, man versucht dann also auch immer, es gibt auch Lampen, so Stirnlampen oder so, die rotes Licht haben. Das hat dann den gleichen Hintergrund, dass da die Blendempfindlichkeit im Auge zurückgenommen wird. Und dieser Stoff war eben dann das, was Boll nach seiner Entdeckung weitergegeben hat, oder die Wissenschaft hat es dann weiter verfolgt, diese Entwicklung. Und dann kommen wir zu Wilhelm Kühne. Mhm. Und Wilhelm Kühne hat tatsächlich die ersten optographischen Untersuchungen angestellt, ne? Mhm, genau. Also er hat genauso wie Franz Boll auch zuerst mit Fröschen experimentiert, ist dann aber relativ schnell, jetzt wird's wirklich ein bisschen makaber, auf Kaninchen umgestiegen. Und hat bei einer Untersuchung der Netzhaut eines Kaninchens festgestellt, dass er da so winzige quadratische Abbildungen gesehen hat und hat das dann so interpretiert, als seien das Abdrücke des Laborfensters gewesen. Und das Interessante ist, Zeuge dieser Versuche war Robert Bunsen. Und das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Impact gehabt auf die Wissenschaftswelt. Und insofern war dann die Idee der optografischen Forschung geboren. Und Kühne hat dann ehrgeizig weitergeforscht und hat dann irgendwann die Gelegenheit bekommen, es war 1880, das Ganze mal, dieses ganze Experiment an einem Menschen durchzuführen. Das Opfer in dem Fall, kann man sagen, war ein zum Tode Verurteilter. Das war der 31-jährige Erhard Reif. Der ist mit der Guillotine hingerichtet worden, das heißt also geköpft worden. Und direkt nach dieser Hinrichtung konnte eben Kühne das linke Auge entnehmen und danach dann eben so präparieren, dass man da das Bild auf der Netzhaut erkennen konnte. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, man hat zwar ein Optogramm gefunden, das war ein farbloses Bild, das ungefähr 3 bis 4 Millimeter lang war, aber man konnte nun überhaupt nicht interpretieren, was das gewesen sein konnte. Das ist das große Manko an diesen Forschungen. Man kann zwar unter Umständen ein Bild erkennen, aber es ist unglaublich schwer zu sehen, was es darstellen soll. Genau, du hast ja eben schon erwähnt, dass er ein Kaninchen geforscht hat. Und ich kann dir ja vielleicht mal ein bisschen schildern, wie man bei den Kaninchen Optogramme erzeugt hat, die sogar ganz gut zu erkennen waren. Nämlich, also es ganz wesentlich war, dass das Auge und das Kaninchen selber gut fixiert war. Das Bild musste scharf sein und guten Kontrast bieten und das Licht musste gut sein, also es muss hell sein. Und ja, das Kaninchen musste im Prinzip 3 Minuten lang auf dieses Bild schauen. Und ja, dann wird es also beschrieben, was dann passiert, dass die Augen wurden nach der Belichtung unverzüglich bedeckt und ja, damit natürlich kein weiteres Licht ins Auge fällt. Und ja, dann war es eben so, dass das Kaninchen getötet wurde, das Auge wurde geöffnet. Ich bin dir dankbar, dass du das schilderst. Ja, und gehärtet mit einer Alaunlösung, damit es hart wurde. Und dann hat man die abgelöste oder die Netzhaut abgelöst und in eine konkave Porzellanschale so ausgebreitet, dass es im Prinzip so war wie als ob es dann wieder hinten am Auge gekrümmt gewesen war. Und dann wurde das Ganze noch mittels Schwefelsäure konserviert, ne? Genau. Genau. Und dann hat man das Präparat hergestellt, ja. Dann hatte man es. Und ja, das war also Ende des 19. Jahrhunderts. Und es hat dann tatsächlich im 20. Jahrhundert ja doch nochmal einen Vorstoß gegeben, aufgrund von Kriminologen, die dann gerne gehabt hätten, ob man dieses Verfahren vielleicht nicht doch noch zielführend im Rahmen der Forensik einsetzen kann. Ne? Ja, das ist natürlich wirklich das Urinteresse, denn wenn man einmal so die Idee im Hinterkopf hat, dass man sichtbar machen kann, was ein Toter vor seinem Ableben gesehen hat, dann ist es natürlich bis zu dem Gedanken, dadurch einen Mörder überführen zu wollen, nicht mehr weit. Das heißt also 1975 hat man nochmal einen Vorstoß gewagt und der Ophthalmologe Alexandridis hat dann an der Heidelberger Universitätsklinik weitergeforscht und hat ebenfalls dann mit Kaninchen Versuche gemacht. Er hat also die Kaninchen, wie du schon vorhin beschrieben hast, fixiert und hat ihnen verschiedene Bilder gezeigt und dann eben die Netzhaut präpariert. Und tatsächlich ist es so, dass man dann Optogramme erhalten hat. Er hat zum Beispiel einmal das Bild von Salvatore Dalí gezeigt. Das heißt also ein Bild mit einem ganz prägnanten Ausdruck und diesem schwarzen Schnurrbart, der also wirklich gut zu erkennen ist. Und man hat tatsächlich dann auf der Netzhaut des Kaninchens dieses Bild entdeckt. Ja. Was für eine Bedeutung hat heute die Optographie noch in unserer Welt? Sicherlich hat die Optographie für uns einen Bezug insofern, als dass es im letzten Jahr zum Beispiel im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg eine Ausstellung gegeben hat, die den Titel trug Der letzte Blick. Ich wollte gerade sagen, eine Anekdote sollte man nicht außer Acht lassen. Ach ja, genau. Wenn man jetzt ja. Die Geschichte mit der Überführung eines Mörders nochmal zugrunde legt. Es geht die mehr, dass man tatsächlich zumindest einmal einen Mörder mittels Optographie überführt hat, nämlich 1924. Und da war es wohl so, dass die Ermittler in einem Mordfall einem Verdächtigen erzählt haben, sie seien in der Lage gewesen, tatsächlich das Optogramm eines Opfers herzustellen. Und der Verdächtige war dann wohl davon so geschockt und hat das so ernst genommen, dass er den Mord gestanden hat. Und insofern ist er dann natürlich überführt worden. Genau, ganz wichtige Anekdote. Genau, also damit hat dann tatsächlich ein Optogramm mal einen Mörder angeblich überführt. Ja, genau. Kommen wir nochmal zur Ausstellung zurück in Heidelberg. Also das Museum of Optography hat dort ausgestellt, des britischen Künstlers Derek Ogborn. Und das war eine Ausstellung, wir haben uns die leider nicht angeschaut, weil haben wir verpasst, genau. Dort wurden 4 echte Kaninchenoptogramme ausgestellt. Und ja, dann hat Herr Ogborn einige Kunstwerke dann letztendlich ausgestellt, die rund um den Themenkomplex der Optographie sich drehten. Künstlerisch dieser Aspekt des letzten wahrgenommenen Momentes vor dem Tode, sicherlich ein ganz interessanter Aspekt, auch vor einem philosophischen Hintergrund, was ist das Letzte, was ein Mensch sieht, bevor er aus dem Leben tritt. Und Derek Ogborn hat dann sich mit religiösen Aspekten oder auch emotionalen Aspekten beschäftigt und hat eben Kunstwerke dazu kreiert. Und es sind eben nur 4 Kaninchenoptogramme real. Der Rest sind Kunstwerke, also im Prinzip keine realen Bilder. Man kann schon fast sagen, dass es sich bei der Optographie um ein wissenschaftliches Kuriosum handelt. Der Nutzen des Ganzen, der ist derartig gering, dass das wirklich zu vernachlässigen ist im Rahmen der Wissenschaft. Das Ganze hat eigentlich mehr eine philosophische und künstlerische Dimension, die jetzt ja auch, wie man an dieser Ausstellung sieht, eher wichtig ist. Genau. Also ein Opfer einer Straftat oder eines Mordes müsste tatsächlich in einem hell erleuchteten Raum 3 Minuten lang den Täter fest fixieren. Danach müsste sofort die Blutzufuhr zum Gehirn gestoppt werden. Und das heißt, das Opfer müsste gekopft werden, genau. Genau, es müsste sofort dunkel werden und die Polizei müsste das dann wissen und dann sofort die Augen, wie wir es vorher beschrieben haben, konservieren und dann abfotografieren. Ja. Das heißt also, der Mörder müsste da schon ganz kräftig mit der Polizei zusammenarbeiten und das Ganze genau so durchführen, dass man es auch hinterher dann irgendwie möglichst schnell wieder in ein Bild umwandeln kann. Insofern etwas unrealistisch. Genau, und jetzt wisst ihr Bescheid, wenn euch das nochmal unterkommt oder jemand sagt, Mensch, man kann, glaube ich, das sichtbar machen, dann könnt ihr gerne auf unsere Folge verweisen oder wir werden natürlich wieder viele Links ins Forum stellen, euch das nochmal vielleicht alles. Auch mal so ein Optogramm, ne? Da werden wir sicherlich auch mal ein Bild einstellen. Genau, und dann könnt ihr euch da nochmal schlau machen und könnt dann sagen, nee, leider nicht. Oder ein Jein, ein klares Jein. Ja, dann beschäftigen wir uns auch jetzt erstmal noch einmal mit der Leiche unterm Bett und hoffen natürlich, wenn die Geschichte gleich wahr sein sollte, dass uns das nicht auch im Urlaub passiert, ne? Oh nee, bitte nicht, ja. Die Auflösung. Ja, ich könnte jetzt so anfangen und sagen, dass Brunwand, der sich auch viel mit modernen Sagen beschäftigt hat, diese Geschichte 1991 bereits als moderne Sage eingestuft hat, weil er natürlich nicht verlässliche Informationen gewinnen konnte darüber, ob das Ganze nun wahr ist oder nicht. Es ist aber wahr, erstaunlicherweise. Das heißt, es kommt anscheinend des häufigeren mal vor, dass eine Leiche irgendwo in einem Hotelzimmer, vornehmlich logischerweise irgendwie unterm Bett versteckt wird und in manchen Fällen tatsächlich erst ein paar Tage später entdeckt wird. Also es gab zum Beispiel 2003 so einen Fall, da war in einem Motel bei Kansas City tatsächlich irgendwie jemand, ein Gast, der sich beschwert hat über Gestank und man hat dann hinterher festgestellt, dass in dem Raum eine Leiche war. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich war der festen Überzeugung selber, dass das eine moderne Sage ist, aber es gibt tatsächlich irgendwie Fälle, wo das belegt ist, dass man da Leichen gefunden hat in solchen Zimmern. Ja, das ist mal ganz angenehm. Also wir werden da mal, das ist diesmal eine Story von Snopes.com, nochmal dahin verlinken. Mhm. Das ist ein sehr ausführlich gemachter Artikel, wo man noch einige Informationen mehr über diese Geschichte bekommt. Aber ihr könnt grundsätzlich mitnehmen, es hat Fälle gegeben, wo das genauso sich abgespielt hat, wie wir es geschildert haben. Ja, damit kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Vielleicht noch einen Hinweis, den ich geben möchte in eigener Sache, was sich sicherlich lohnt. Wir haben in unserem Forum einen Thread jetzt, wo jemand einen homöopathischen Selbstversuch durchführt. Über den Sinn und Unsinn eines solchen Versuches mit N gleich 1, also mit nur einer Person, ist im Forum auch schon hinlänglich diskutiert worden. Grundsätzlich finde ich aber trotz allem, eine witzige Sache. Also worum geht's? Marco aus unserem Forum leidet an Beinen, etwas an Neurodermitis, die dann über die Sommerzeit auch immer stärker wird. Und er hat sich jetzt dazu entschlossen, ja, ohne einen Arzt zwar zu konsultieren, aber durch Internetrecherche hat er sich ein homöopathisches Präparat organisiert. Und das jetzt zu behandeln. Und er führt darüber einen Internetblog, das hat er Skeptical Diary genannt, und den Link gibt's auch im Forum, und das ist zumindest mal nett, da mitzulesen und mal zu schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ich finde so eine Aktion sicherlich... Ja, ist interessant, also wirklich mal so einen Selbstversuch zu starten, das ist schon nicht ohne, genau. Nicht ohne, genau. Also ich meine, es kann ja nichts passieren, weil das Zeug wirkt ja nicht, aber trotz allem sagt Marco, er will halt gerne das mal nachvollziehen können und sich erstmal jetzt darauf einlassen und zu schauen, was sich passiert. Nochmal der Hinweis, also N gleich 1, lang und breit diskutiert worden, aber trotzdem nett zu lesen, sein Skeptical Diary, und dann nochmal der Hinweis, schaut mal da rein, und skeptische Aktivitäten, wie auch immer sie geartet sind, sollte man fördern. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb verweisen wir da an dieser Stelle gerne nochmal drauf. Ja, wir kommen ans Ende einer sehr kompakten Folge, das ist dem Thema geschuldet, was relativ überschaubar ist. Und nächste Woche, ja, wird es nochmal ganz spannend. Und da haben ja, das war die Ruhe vor dem Sturm jetzt, genau. Nicht nur sehr interessante Sendung, das glaube ich wirklich, dass es so sein wird, sondern noch mehr News von und mit Huxilla. Neues Projekt, das kann ich vielleicht schon mal so in den Raum stellen, da werden wir vielleicht dann wirklich in der 50. Folge nochmal drüber reden. Wann das letztendlich an den Start geht, können wir noch nicht sagen, aber das ist jetzt quasi schon festgesetzt, dass es das geben wird. Insofern bleibt es spannend und es lohnt sich auf alle Fälle dran zu bleiben. Und all diejenigen, die sich jetzt frisch im Forum angemeldet haben, die unserer Facebook-Seite neu gefolgt sind, und das sind einige Leute, wollen wir an dieser Stelle noch einmal begrüßen und sagen, schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt. Und ja, das Forum neben unserem Podcast lohnt sich wirklich. Ich habe lange keinen Hinweis mehr so dezidiert auf unser Forum gegeben. Tu das an dieser Stelle nochmal. Kommt ins Forum, schaut mal rein, lest euch die vielen, vielen Artikel, die vielen, vielen Videos, die da sind. Sie sind immer in meinem Blick, wer skeptische Videos, weitere Informationen und nicht zuletzt zu jeder Folge eine ausführliche Debatte, Diskussion, Quellenangaben von uns selber und auch von unseren Hörern. Und da steht auch die ein oder andere Korrektur drin, wenn wir mal Quatsch geredet haben. Denn auch das kann mal vorkommen, dass wir eine Information mal ein bisschen quer hatten. Also an dieser Stelle euch alles Gute, eine schöne Woche und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de, und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben.